Es gab am 17. Dezember in der Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Korea, Pyongyang, die zentrale Gedenkveranstaltung zum 5. Jahrestag des Ablebens vom großen Führer der Partei der Arbeit Koreas und des koreanischen Volkes, Genossen Kim Jong-il. Der Platz vor dem Sonnenpalast Gumsusan, der heiligen Stätte Koreas, wo die Veranstaltung stattfand, war in höchst bewegender Atmosphäre erfüllt und die Fahnenmaste war in halbem Mast geflaggt. An der Gedenkveranstaltung nahmen die Mitglieder des zentralen Leitungsorgans der Partei in der Stadt Pyongyang, die Funktionäre der Partei, bewaffneten Organe, Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die Mitarbeiter der Organe, Betriebe, Fabriken und genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe in Pyongyang, die Personen, die mit den Staatsführern der TVRK in enger Verbindung gestanden oder ihnen begegnet waren, die Verdienstvollen und die Hinterbliebenen der gefallenen Revolutionäre teil. Zugegen waren dabei auch die Auslandskoreaner-Delegationen wie die Gedenkdelegation der Japan-Koreaner und einzelne Auslandskoreaner, die zur Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 5. Todestag des Genossen Kim Jong-il das Vaterland besuchen, sowie der Vertreter der Pyongyanger Zweistelle der anti-imperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas. Anwesend waren ebenfalls die ausländischen Diplomaten, Vertreter der internationalen Organisationen und ausländischen Militärattachés in der TVRK sowie die ausländischen Gäste. Der höchste Führer der Partei, des Staates und der Armee, Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, trat auf der Tribüne der Veranstaltung auf. Die führenden Repräsentanten der Partei, des Staates und der Armee, wie Kim Jong-nam, Pang Byung-so, Park Bong-zu und Choi Jong-hae, der Vorsitzende des Zentralvorstandes der Sozialdemokratischen Partei Koreas, Kim Jong-dae, die Funktionäre der Partei, der bewaffneten Organe, des Ministerkabinetts und der Massenorganisationen, sowie die Mitarbeiter und Verdienstvollen der Armee und der Gesellschaft, die bei der Realisierung der Sache der ewigen Seligkeit des Führers, bei der Durchsetzung des Vermächtnisses von Kim Jong-il und im 200-Tage-Kampf der Treue vorbildlich waren, erschienen auf der Tribüne. Hier waren auch Oh Hyung-jin, ständiger Berater des Historischen Instituts, der Japan-Koreaner Cha Sang-bo, stellvertretender Vorsitzender des Generalverbandes der China-Koreaner und Yun Gil-sang, Vorsitzender des Landesvereins der Koreaner in den USA. Choi Tae-bok, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas, erklärte den Beginn der Gedenkveranstaltung. Alle Teilnehmer verharrten zutiefst empfunden in einer Minute des schweigenden Gedenkens an den großen Genossen Kim Jong-il, Antlitz und ewigen Führer des starken Landes von Paektusan. Choi Jong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, hielt die Gedenkansprache. Lass uns den großen Genossen Kim Jong-il als ewigen Führer hoch verehren und den endgültigen Sieg der koreanischen Revolution beschleunigen. Als Vertreter der Partei der Arbeit Koreas ergriff Kim Gi-nam, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei und Mitglied des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, als Vertreter der koreanischen Volksarmee, Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Pang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee und als Vertreter der Jugend Jun Yong-nam, erster Sekretär des Zentralvorstandes des Kim-Jong-istischen Jugendverbandes, jeweils das Wort und bekundeten ihren Entschluss. Die Redner bemerkten, dass Kim Jong-il bis zum letzten Augenblick seines Lebens durch Einsatz seiner ganzen Seele und seines Herzens ein festes Fundament für die Verstärkung und Entwicklung der Partei, für das Gedeihen des Vaterlandes und für das Glück des Volkes gelegt und eine lichte Zukunft der koreanischen Revolution eingeleitet habe. Kim Jong-il, der im Urwald von Baekdu als Sohn der legendären Partisanin geboren worden sei, habe über ein halbes Jahrhundert lang durch die originelle Führung der Songun-Revolution die Volksarmee zu einer revolutionären Armee der Partei, die der Führung der Partei treu ergeben sei, und zu einer starken revolutionären Armee von Baekdu-san mit grenzenloser Macht zuverlässig entwickelt, so betonten die Redner. Sie verwiesen darauf, dass Kim Jong-il schon früh die eigenschaftliche Idee über Parteiarmee und Jugend dargelegt, in der ganzen Zeit der Führung der Revolution die Politik der Gewichtlegung auf Jugend und der Liebe zu Jugend betrieben und sich die Arbeit für die Heranbildung der Jugendlichen zur Fortsetzung der Revolution hingegeben habe. Dank dem Volk existieren sowohl die Partei als auch die Heimat. Mit dieser äußerst erhabenen Liebe zum Volk habe Kim Jong-il sein ganzes Leben nur dem Volk gewidmet und den jahrzehntelangen Wunsch des koreanischen Volkes nach dem Aufbau eines starken Staates verwirklicht. Die Redner betonten, die Verdienste von Kim Jong-il um Partei, Revolution, Heimat und Volk würden als Blutader, die die Traditionen der Partei fortsetze, und als Banner des Kampfes, das die koreanische revolutionäre Sache tatkräftig vorantreibe, für ewig überliefert. Nach der Gedenkveranstaltung wurden zum Gedenken an Kim Jong-il die Tower-Salute geschossen.